Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für März 2011 von Notfallseelsorger Willi Wohlfeil. Es liest Christian Bein. Ein Abendlied, ein Wiegenlied, so kennen viele das Lied »Weißt du, wie viel Sternlein stehen?« Und so ist es vielen vertraut. 1837 wurde es getextet auf die Melodie eines alten Volksliedes von dem Pastor und Schulinspektor Wilhelm Hey in Thüringen. Vor dem Ersten Weltkrieg war dieses Lied in Preußen für den Unterricht in der ersten Klasse vorgeschrieben. Verschiedenste Künstler wie Heintje und Christina Bach, aber auch Nena und Achim Reichel haben sich dieses Liedes angenommen und es in ihrer Eigenart mehr oder weniger nah am Original gesungen. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet. An der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. Weißt du, wie viel Mücklein spielen in der heißen Sonnenglut? Wie viel Fischlein sich kühlen in der hellen Wasserflut. Gott der Herr rief sie mit Namen, dass sie all ins Leben kam, dass sie nun so fröhlich sind, dass sie nun so fröhlich sind. Weißt du, wie viel Kinder frühe stehen aus ihrem Bettlein auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf. Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb. Vor der Geburt meiner eigenen Kinder entdeckte ich dieses Lied neu. Als Abendlied, als Wiegenlied war es mir vertraut. Wie viele Menschen konnte ich dieses Lied mitsingen. Dann aber entdeckte ich den Text, entdeckte, dass es ein Tauflied ist. Und wir haben es bei jeder Taufe meiner drei Töchter gesungen. Ein Tauflied? Ja, denn Taufe ist... Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet. Taufe ist das Dazugehören zum Volk Gottes und das Dabeisein. Von Zeit zu Zeit kommt es zu einer Volkszählung. Menschen wollen wissen, wie viele Menschen leben in einem Staat. Wie viele Menschen kann man mit Steuern und Abgaben belasten? Gott aber ist anders. Er zählt wie ein guter Hirte seine Schafe und passt auf, dass ihm keines verloren geht. Er sucht das verirrte Schäfchen, geht ihm hinterher, bringt es zurück in die Gemeinschaft der unzählig vielen Kinder Gottes. Gott der Herr rief sie mit Namen, dass sie all ins Leben kamen. Taufe ist das Anerkennen. Wir können uns nicht selber machen. Wir haben es nicht allein in der Hand, ob ein Mensch geboren wird, ob er gesund ist und bleibt. Eltern spüren in der Vorbereitung auf die Geburt eines Kindes, wie sehr Leben verletzlich ist und wie wenig man es selber in der Hand hat, was aus einem Menschlein nur wenige Pfund schwer werden wird. Dass wir geboren sind, ist kein Produkt eines Zufalls und keine Leistung eines Menschen. Dass wir geboren werden, ist Gottes Wille und von ihm gesetzte Aufgabe für unsere Welt. Taufe ist ein Gottesgeschenk, denn jeder Mensch ist ein wertvolles Geschenk für diese Welt. Gott der Herr rief sie mit Namen, dass sie alle ins Leben kamen. Unser Name macht uns unverwechselbar, macht bei der Taufe deutlich, wir sind ganz persönlich gemeint. Und bei der Taufe bekommen wir einen ganz besonderen Namen, denn von da an dürfen wir uns Christen nennen, als Menschen, die von da an zu Gott, zu Jesus Christus gehören wollen. Präses Alfred Busch sagt, die Taufe ist ein Gottesgeschenk, das ein Leben lang braucht, um ausgepackt zu werden. Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, kennt auch dich und hat dich lieb. Gottes Liebe, sie ist uns in der Taufe versprochen. Sie schenkt sich uns, ohne dass wir etwas dazu tun müssen. Gottes Liebe schenkt sich uns, ohne dass wir sie uns verdienen müssten. Gottes Liebe geht uns voraus auf unserem Lebensweg. Wir dürfen aus ihr und auf sie zu leben. Taufe ist, dass wir willkommen sind. Angenommen von Gott mit all unseren Fehlern und Macken, die uns das Leben immer wieder schwer machen. Taufe ist Gottes Versprechen, ich nehme dich an, so wie du bist. Nicht, weil du so ein guter Fußballer,